Wir haben als Gast Heiner Müller, Schriftsteller aus der DDR. Er ist zu Besuch hier in Austin und hat sich bereit erklärt, einiges über sein Heimatland und über seine Erinnerungen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit zu erzählen. Herr Müller, unsere Studenten fragen uns öfters, was eigentlich Faschismus ist, was die darunter verstehen sollten. Können Sie das so am Anfang erklären? Ja, ne, ich würde sagen, es ist die Fortsetzung der Geschäfte mit anderen Mitteln. Ich glaube, es hat immer dann und immer dort faschistische Regime gegeben, wo die kapitalistische Industrie nicht mehr auskam mit der Demokratie, wo die Grundrechte außer Kraft gesetzt werden mussten, damit die Geschäfte weitergehen. Dann braucht man Faschismus. Und das gibt es in Andeutungen immer mal wieder in allen Demokratien. Sicher wird das nie mehr in der Form auftreten. Und der andere Punkt ist, glaube ich, dass man so oft übersieht, dass diese kurze Periode, also diese 12 Jahre deutscher Faschismus, dass das nur ein Konzentrat war. Ich meine, in dem Sinn, unter diesen Bedingungen, so Konzentrationslager und so weiter und der ganze, das Überziehen eines von halb Europa mit einem Netz von Unterdrückungsapparaten, das war für 2/3 der Weltbevölkerung in den letzten 200 Jahren normal. Nur es verteilte sich auf Territorien und auf Zeiträume. Und das gab es nun plötzlich mitten in Europa ganz konzentriert. Das war der eigentliche Schock. Aber das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass das nichts Neues als Qualität war. Es erschien nur in einer neuen Qualität durch die Konzentration auf den Zeitraum und auf das Territorium. Die Afrikaner haben immer so gelebt, solange sie kolonisiert waren, wie die Leute in, nicht mal die Deutschen damals, sondern wie die Leute in den besetzten Ländern oder in den KZs. Wo Sie gerade KZ erwähnen, ist auch die andere Frage von den Studenten. Wie kam das eigentlich oder ist es überhaupt wahr, dass die meisten von den Deutschen nichts davon gewusst haben? Das ist sicher nicht wahr, aber man muss bedenken, dass die Nazi-Propaganda sehr effektiv war. Das fing damit an, dass man 1933 die ersten, die in KZs gebracht wurden, waren Kommunisten und Sozialdemokraten, also besonders Funktionäre dieser Parteien und Gewerkschaftsfunktionäre. Und die ganze faschistische Propaganda basierte darauf, dass sie war orientiert auf das Kleinbürgertum und das Kleinbürgertum hatte Angst vor den Kommunisten und vor dem Kapital. Das war die Basis der Nazi-Propaganda. Wir sind gegen das Kapital und gegen die Kommunisten. Und das war dann die große Mitte. Und da brauchte man den Leuten nur klarzumachen, dass die Kommunisten ihnen alles wegnehmen wollen, das war die Propaganda, und dass die lernen müssen, wie normale Menschen zu denken und zu leben, und deswegen steckt man sie zur Erziehung in diese Lager, da müssen sie arbeiten. Und eine Losung über einem Lager war, das haben Sie vielleicht gesehen, Arbeit macht frei. Und das verstand die Mehrheit der Bevölkerung, das sahen die ein. Über die Art von Gräueln und Terror in den Lagern wussten die meisten Leute mit Sicherheit nichts. Es gibt eine Geschichte, die das vielleicht ganz besonders deutlich macht. In Sachsenhausen bei Berlin war ein sehr großes Lager, wo übrigens auch Raketenteile hergestellt wurden, später, also in den letzten Kriegsjahren. Und da war eine Fabrik, die arbeitete hauptsächlich für Werner von Braun. Der war auch öfter da, also der kannte auch die KZs. Aber da gab es eine Geschichte, die der Kommandant, oder vielleicht, Entschuldigung, der stellvertretende Kommandant, weiß ich nicht genau, der war ein besonders schlimmer Sadist. Der hat also Leute persönlich totgeschlagen, furchtbar, also zerfleischt und alles Mögliche. Und er war verheiratet, hatte ein Haus, vielleicht so 4 Kilometer von dem Konzentrationslager entfernt. Und Frau und 4 Kinder. Und war ein sehr beliebter Mann da, wo er wohnte. Und seine Frau liebte ihn und das war alles in Ordnung. Der Familienvater auch. Er kam nur öfter mit blutigen Stiefeln nach Hause. Und seine Frau fragte ihn dann, was ist denn das? Und er sagte, wir haben Schweine geschlachtet. Und sie hat nachweislich, bis die Russen kamen und ihn erschossen haben, hat sie nichts davon gewusst. Und als die Russen ihr die Leiche gebracht haben, hat sie geschrien und dann haben die Russen sie mitgenommen in das Lager, haben ihr gezeigt den Raum, wo noch die Blutflecken waren und alles, wo er gearbeitet hat. Und da ist sie wahnsinnig geworden, weil sie wirklich nichts gewusst hat. Und ich glaube, dass dieser ganze Bereich sehr sorgfältig abgeschirmt war. Und man konnte darüber nur etwas erfahren aus ausländischen Radiosendungen. Aber das Abhören von ausländischen Radiosendungen war lebensgefährlich. Darauf gab es Todesstrafe. Also wenn da jemand angezeigt wurde, deswegen. Es wurde aber sehr viel gemacht, oder? Es wurde viel gemacht, aber nur von ganz wenigen. Ich bin ziemlich sicher, dass die meisten zu viel Angst hatten, um das zu machen. Und auch das nicht geglaubt haben, natürlich, wenn sie es hören. Und wie ist es, also wenn zum Beispiel jüdische Familien verschleppt wurden, also aus den Häusern rausgeworden, dass die Nachbarn das nicht bemerken wollten? Naja, da haben die Nachbarn zum großen Teil mitgemacht. Weil dabei gab es viel zu erben. Also immer wenn eine jüdische Familie oder in den meisten Fällen, wo Juden also auf die Straße gesetzt wurden, war die Bevölkerung schnell dabei, aufzusammeln, was da herumlag und was man da mitnehmen konnte. Das basiert auch wieder darauf, dass die antisemitische Propaganda, die lief eigentlich seit 1930 und eine ungeheure Maschine. Sie sollten vielleicht wirklich mal sehen, hier den Film Der ewige Jude. Haben Sie den mal gesehen? Das ist ein Nazi-Film über die Juden. Und der war so, so satanisch gemacht. Ich glaube, Veit Harlan sogar hat mitgemacht. Ich bin aber nicht ganz sicher. Das war ein Film, der im Auftrag von Goebbels gemacht wurde. Und da wurde so das Bild des Juden gezeichnet. Oder zum Beispiel, ich habe in der Hast Schule... Hast du den Film im Dritten Reich gesehen als Kind? Ja, oder der lief in Kinos überall? Ja, lief überall. Und ich habe, ich erinnere mich, in der Schule, da gab es ein Fach Rassenkunde, also Rassentheorie, wo uns erklärt wurde, also dass die nordische Rasse die beste ist, blond, blaue Augen, so breite Schultern. Also eigentlich das Western-Ideal. So. Und der Lehrer erklärte uns auch, woran man die Juden erkennt. Das stand auch im Buch, das war ganz einfach. Die erkennt man daran, sie haben so eine Nase, eine hängende Unterlippe, gehen mit den Zehen nach innen und stinken nach Knoblauch. Das war das Judenbild, was die Kinder so kriegten, sobald sie in der Schule waren. Und das war deswegen so infam, weil man kann Kinder ganz schnell animieren zur Schadenfreude über Schwächen von Erwachsenen. Und das war, die ganze Propaganda war darauf aufgebaut. Also wo diese, was wir heute als unverständliche Taten ansehen, jemanden auf die Straße setzen oder abtransportieren, die waren einfach als Bösen hingestellt worden und man hat das akzeptiert. Im Ganzen hat man es, glaube ich, akzeptiert. Ja. Und außerdem war es natürlich immer lebensgefährlich, dagegen etwas zu machen oder da nicht mitzumachen, wenn man da drin war. Ja, das ist ein großer Unterschied, also lebensgefährlich auch nicht mitzumachen? Wenn man auf der Straße war, konnte auch das lebensgefährlich sein. Ich erinnere mich, als Kind habe ich mal gesehen, da, das muss ziemlich früh gewesen sein, also 34 oder 35. Da marschierte eine Abteilung SA durch die Stadt. Es war ein Dorf, wo ich wohnte. Und die hatten die Fahne am Anfang und die Fahne musste gegrüßt werden, also mit Heldeklappe. Und ein Mann am Straßenrand grüßte die Fahne nicht. Und da kamen sofort vier SA-Leute aus dem Trupp und haben ihn zusammengeschlagen auf der Straße. Und danach werden sich die meisten überlegt haben, das nächste Mal, also werde ich die Fahne lieber grüßen. Und das war die eine Seite. Propaganda auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieser Terror. Der aber dann im Laufe der Zeit natürlich verinnerlicht worden ist. Mhm. Und das war dann ein Reflex schon. Ja. Und das kann man mit jeder Bevölkerung machen. Wie könnte man... Ja. Das haben wir hier erlebt. Es gibt diese Geschichte in der Schule, in einer Schule, wo so eine Nazi-Art-Organisation, ich glaube, es war in New Jersey, gemacht worden ist. Und alle Schüler haben sofort mitgemacht, bis dann also derjenige, der es organisiert hat, hat gesagt, guck mal, was ich mit euch mache. Und dann kommt die Frage, glaube ich, also nachdem man das erreicht hat mit einer Bevölkerung und durch dann in Scherben geht am Ende des Krieges, ist das ein Schnittpunkt? Oder wie kann eine Bevölkerung, was sind die Erlebnisse aus dieser Zeit am Ende des Krieges? Wie kann man das bewältigen? Na, das war sicher für viele sehr schwer, aber in den letzten Jahren war doch die Kriegsmoral schon stark beschädigt. Jedenfalls im Land. Vor allem durch die Bombenangriffe. Und der Hitler zum Beispiel hat sich immer geweigert, in eine Stadt zu fahren und zu sprechen, wo gerade ein Bombenangriff gewesen war. Also das hielt er für aussichtslos, da noch eine Propagandarede zu reden. Das hat nur Goebbels gemacht manchmal. Der konnte das besser dann. Aber wenn ich mich erinnere, es gab einen Satz von Heinrich Mann unmittelbar nach dem Krieg. Er sagt, die österreichische Monarchie war eine Operette und das Ende war eine Tragödie. Und in dem Fall, also im Fall von dem Nazi-Deutschland, war es umgekehrt. Der Verlauf war eine Tragödie und das Ende war eine Operette. Zum Beispiel, ich erinnere mich, ich war noch eingezogen zu einer quasi militärischen Einheit und wir wurden noch in Marsch gesetzt, allerdings in Richtung Westen, damit die Russen nicht uns vor den Amerikanern kriegen, also das war das Interesse unserer Offiziere. Und wir haben auch die Amerikaner noch erreicht, aber unterwegs sahen wir große Mengen schon von SS-Offizieren und Soldaten in Unterkleidung, in Unterhosen und ohne Jacken, die also ihre Uniformen weggeworfen hatten. Und das passierte überall. Und das also in den letzten Monaten, die gerade die Nazi-Würdenträger, auch SA-Führer, Parteiführer, möglichst versuchten, ganz schnell noch irgendein Transportmittel in Richtung Westen zu kriegen, damit sie die Amerikaner noch erreichen oder die Engländer und nicht von den Russen gefangen werden. Aber da gab es dann auch keine Prinzipien mehr. Da wurden noch Leute auf der Straße aufgehängt, weil sie von ihrer Truppe weggegangen waren wegen Desertion. Und eine halbe Stunde später war der Mann, der sie verurteilt hat, schon in Verkleidung unterwegs auf der Flucht. Und es gab in den letzten Jahren natürlich auch sehr viel Korruption und also durch die Mangelsituation im Krieg. Und schon dadurch brach auch die Propaganda schon sehr zusammen. Ich kann ganz schwer beurteilen, wie das für Leute war, die die Zeit mit Einverständnis erlebt haben. Weil das war bei mir nicht so. Also ich bin so antifaschistisch erzogen worden. Deswegen bin ich da nicht sehr typisch. Ich kann das auch kaum beurteilen, wie Leute darauf reagiert haben, die begeisterte Nazis waren. Also das, also in deiner Familie hat man also heimlich dich erzogen, ja, ja, gegen, ja, den Narzissmus. Ja. Ne? Und, ich weiß ja nur, dass zum Beispiel meine Großmutter, die war begeistert von und für Hitler. Also die Mutter meines Vaters. Und sie hatte zwei, es gab zwei Punkte, wo sie ein Problem hatte. Das erste war, als mein Vater, also ihr Sohn, im Konzentrationslager war. Das hat sie noch eingesehen. Der ist selbst schuld, warum geht er mit den Kommunisten und so, und muss bestraft werden. Und dann hat er ihr erzählt, als er rauskam, dass der Kommandant bei dem ersten Appell zu ihm gesagt hatte, bist du Jude? Also weil er schwarz war, etwas gelblichen Term hatte. Bist du Jude? Und er sagte nein. Und dann sagte der Kommandant, dann hat sich deine Mutter wohl von einem Juden ficken lassen. Und das hat mein Vater seiner Mutter erzählt. Und da war sie empört. Das war eine Majestätsbeleidigung. Und da ist sie dann, ich weiß nicht, bis zur Kreisstadt gegangen, hat sich beschwert, also bei der Partei, dann bis zur Bezirksstadt und so, damit dieser Kommandant bestraft wird, weil er sich beleidigt hat als deutsche Frau. Ja. Okay. Weil das ist ein typischer. Hat sie was erreicht, ist die Frage. Man hat ihr versprochen, dass der bestraft wird. Und das zweite Mal war, sie hat, ich glaube, vier Söhne von ihr sind gefallen in Russland. Und das war auch grotesk und ich glaube, es ist ganz typisch für die Situation. Ich war da zufällig bei meinen Großeltern und in dem einen Zimmer saß der Großvater und hatte so eine Träne vielleicht hier am Auge und sagte, hatte den Brief vor sich von dem Hauptmann, von dem Kompanieführer, und da stand drin, also er hat bis zuletzt am Maschinengewehr gelegen, und das stand in allen Briefen wahrscheinlich, und er las sich nun zum Trost immer den Satz vor, bis zuletzt hat er am Maschinengewehr gelegen, und nebenan schrie seine Frau.